Test 1, 2. Okay. ich würde dir gern was erzählen. Du hörst Arthouse. Doku. Hallo Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Episode von Arthouse Doku. Ich bin Michael Lissek, Feature-Redakteur und Teil der Runde, die für Arthouse Doku kuratieren. Diese Folge, wie alle Arthouse-Dokus, ist ein absolutes Einzelstück und steht doch für eine ganze Generation in der Geschichte. Seef Borger ist 96 Jahre alt, er lebt in Tel Aviv und geht täglich schwimmen. Er spielt regelmäßig Schach mit einem Freund, das mag er gerne. Lange war er Busmechaniker, später fuhr er die Busse auch. Ein durchschnittlicher, freundlicher, älterer Herr. Auf seinem Arm ist eine Nummer eintätowiert. 176615. Geschichten der Shoah-Überlebenden können nicht häufig genug erzählt werden, finden wir von Arthouse Doku. Wie? In diesem Fall in umgekehrter Reihenfolge. Gegen den Strom. Autorin Fabiana Blasco erzählt von einem nur vermeintlich normalen Leben, an dessen Beginn eine Wunde lag. Wenn ich mich an all das zurückerinnere. 1-7-6-6-1-5. Ich wurde in Buchenwald befreit. Am 11. April 1945. Dann frage ich mich, bin das wirklich ich gewesen? Schwimmen gegen den Strom. Eine Geschichte des Seef Borger. Feature von Fabiana Blasco. I think there's a thing with stories. We never want to think about the end of things. Über das Ende einer Geschichte denken wir ungern nach. But stories always have a start and an end. So we tell this specific part of it. Aber Geschichten haben immer einen Anfang und ein Ende. Oft erzählen wir nur einen bestimmten Teil. But constructing it is difficult. Es ist nicht leicht, eine Geschichte zu erzählen. Kapitel 9 Wasser, Juni 2023. Jetzt fahren wir zum Swimpool. Das ist die Stimme von Seef Borger. Ich schwimme fast Tag bei Tag im Swimmingpool. Die Stimme unserer Hauptfigur. Seit nach dem Weltkrieg. Bei jeder Gelegenheit. Der Person, um die es hier geht. Jay, 3 days he goes to Yakinton, 3 days for swimming. Ramesh Thapa, Seefs Pfleger aus Indien. So early we wake up at like 5:30. Dreimal die Woche geht er mit Seef schwimmen. Ziemlich früh am Morgen. Ramesh kümmert sich um ihn. Er hilft ihm die Leiter runter in den Pool. Und dann sitzt er am Rand des Pools, während Seef schwimmt. So he will just swim and then I will be sitting beside him. Ich schwimme hier in diesem Swimmingpool. Über 30 Jahre, ja. Noch wenn I was young and nice. And now, as an old man, I still come. It's good. If I will come to 120, I will reach a long life. Er will hier noch schwimmen, wenn er 120 ist. Jetzt ist er 96. Oh ja, yeah, he's very charming. It's good looking at the age of 96. He is still good, young and he's very charming. He's a very disciplined person. Itai Dickstein, C.F. Borgers Enkel. And I think he started swimming when he was about 30 something. And he's been swimming since then. So that means probably 60 years of daily swimming. Er ist diszipliniert und sieht aus wie ein Bodybuilder. If you've seen him over the years, he looks like a bodybuilder. Has this very triangular shoulders. That's what I'm saying. It's like he's, people say he's very attractive. Manche sagen, er sei sehr attraktiv. Ich bemühe mich. Now he swims closer to his home. But for many, many, many years, decades, the pool where he was swimming was Golden Pool in Tel Aviv. It's a very famous pool in Israel, very historic. Heute schwimmt CF in einem Pool in Hot HaSharon, einer Kleinstadt in Zentral-Israel. Aber früher, viele Jahrzehnte lang, schwamm er im Gordon Meerwasserpool in Tel Aviv. In Gordon before, yeah. How many years? In Gordon is Meer, the Wasser von dem Meer, you know. It's better to swim. The special thing about it is that it sits right on the edge of the Mediterranean, and they pull the water from the sea, so it's the water always very, very cold and salty. And he was swimming there every day. He went there when it was raining, when it was cold, and it's freezing water. So, I mean, it's not something pleasant to swim there during the winter, but it doesn't matter. Ein Meerwasserpool ist richtig kalt. No, it's not cold. It's angenehm. Yeah. The number is 176615. Kapitel 8. Schach. Seit ungefähr 3 Jahren. He's very happy person. And this is what makes us wonder and want to be his friend. Zeev ist ein sehr glücklicher Mensch. Das verwundere und interessiere sie. Sarah Ranan. Sie lebt in derselben Stadt wie Zeev, Hot HaSharon. Als Rentnerin koordiniert sie ein staatlich gefördertes Projekt. Sie bringt ältere Menschen mit jungen Freiwilligen in Kontakt, damit sie eine gute Zeit zusammen verbringen. I think I found the most positive person I ever met. Eyal Demol. During the Corona time, we heard that the old people are lonely. Als die Pandemie ausbrach, verspürte Eyal das Bedürfnis, sich zu engagieren und alten Menschen Gesellschaft zu leisten. So I looked for something like this project. I didn't know about it. And then I met Sarah and she made the match and it was like click for me. Also hat er sich bei Sarahs Projekt als Freiwilliger gemeldet. Und Zeev genießt die Gesellschaft. He comes to me from time to time. This it means I am not completely alone. It's very, very important for me. He taught me chess and he beat me like 90% of the game, but I really like it, not to lose, but to play with him. And that's it. Sie treffen sich einmal in der Woche und spielen Schach. Zeev hat's ihm beigebracht und gewinnt meistens. I can tell that we once tried to bring here a lady who lives here close. And we thought they will become partners, and he didn't like her. Sarah erzählt, dass sie Zeev einmal mit einer Frau verkuppeln wollten, die in der Nachbarschaft wohnt, aber er mochte sie nicht. And when she left, he said, "Please, don't bring me new girls here." It depends on me if I want or not. Yeah, I never say that I don't like her, never. I never said that I like her. Okay. 1766 15. I have a thing with time. I find it fascinating. Zeit ist faszinierend. I think it comes from being Jewish, the thing with narratives and how you construct time and vielleicht kommt es aus dem Jüdischen. Diese Frage nach Narrativen und wie Zeit und Ereignisse erzählt werden. I think that sometimes stories are not as linear as we want to tell them. Geschichten sind nie linear. Kapitel 7. Ella, die abwesende Freundin. We take him out to a friend of his. Manchmal begleiten Eyal und Sarah Zeev zu seiner Freundin Ella. And we sit there, the four of us, and she makes very good cakes. Ella macht wirklich sehr guten Kuchen. And we drink coffee and we eat the cake. Ihre Beziehung ist einzigartig. And we, it's funny because they try to tease each other. And it's funny. It's funny to see the interaction between the four of us. Es ist lustig, wie sie sich gegenseitig aufziehen. Das ist übrigens auch Zeev Borger. Meistens spricht er Hebräisch. Manchmal auch Deutsch, Englisch oder Denglisch. Er sagt, er kenne Ella seit 20 Jahren. Das ist sein Sohn. Avi Borger. Er sagt, Zeev und Ella kennen sich seit ungefähr 15, 17 Jahren, nicht 20. Als sie sich kennenlernten, seien sie wie ein verheiratetes Paar gewesen. Sie hätten viele gemeinsame Reisen ins Ausland unternommen. Die Zeit habe ihr Übriges getan. Heute seien sie weniger körperlich miteinander. Aber sie telefonierten oft. Er hatte sich an der Schulter verletzt. Und die Physiotherapeutin fragte ihn eines Tages, ob er Interesse habe, ihre Mutter kennenzulernen. Ella, und er war einverstanden. Ich glaube, er hat sehr gut את החוכמה שלה, אישה מאוד חכמה. והיא גם יודעת איך להתנהג איתו. Zeev schätze Ellas Klugheit. Sie verstehe es, mit ihm umzugehen. אז היא מחזיקה אותו. זה גם היה החוכמה של אימא שלי. Sie habe Ähnlichkeit mit Zeevs erster Frau. היא ידעה איך להתנהג איתו. Avis Mutter. הייתה מחזיקה אותו קצר בלי שהוא ירגיש. Sie halte ihn an der kurzen Leine, ohne dass er es bemerke. Leider können wir nicht mit ihr sprechen, da sie letzte Woche unerwartet operiert worden ist. Sie liege immer noch im Krankenhaus und es täte ihr sehr leid. Aber sie lasse grüßen. Kapitel 6. Marisha Borger. Gestorben am 13. Januar 2002. My mother was a very dominant person in my father's life. Anna Dickstein, Zeevs und Marishas Tochter, Avis Schwester. it's sad that he's not talking about her. It's a shame that he remember so much memories of last years and he's not remember my mother. Traurig, dass er nicht über Marisha spreche. An so vieles könne er sich erinnern, aber nicht an seine Frau. Für eine Polin sei sie sehr dunkelhäutig gewesen, sagt Hanna Neuberger, die beste Freundin Marisha Borgers. Sie habe eine Brille getragen und sei allen Menschen immer sehr herzlich begegnet. Sie war eine gute Frau. Eine das ist Aria Knecht. Liebliche Frau. CFs ehemaliger Arbeitskollege. Sie ist geblieben, leben auch in einem Kloster in Ukraine. Sie war von Ukraine. Er sagt, Marisha stamme aus der Ukraine, nicht aus Polen. Ihr Vater passed away when she was in 1 year. Noch einmal Anna Dickstein. CFs und Marishas Tochter. Her mother was sick when she was about 8 and passed away. So she grew up on her uncle. And the uncle's wife was not so nice to her. She didn't like to be there. Marisha ist als Waisenkind bei ihrem Onkel und seiner Frau aufgewachsen. I don't know exactly the time, but in the war she had a lung infection and she was in a hospital. Irgendwann and hatte sie eine Lungenentzündung und kam ins Krankenhaus. To home, back home. And the uncle and his wife, they take them to the concentration camp. Als sie entlassen wurde, hatte man die beiden in ein Konzentrationslager deportiert. So she go in the hospital and cry. And there was a nun. Sie wusste nicht, wohin sie gehen sollte. And she asked her why she is crying. Eine Nonne verstand ihre Lage und nahm sie mit in ein Kloster. And she said, come with me, I take you to the monastery. Den ganzen Krieg über blieb sie dort versteckt. Hanna sagt, sie habe sogar ein Kreuz um den Hals getragen. Bis sie es abgelegt hat, habe sie Marisha für eine Christin gehalten. She didn't pass the Holocaust in the concentration camp or something like that, but she was without a family and they had to clean the floor and they work very hard. Das Leben im Kloster sei nicht leicht gewesen. They stay in life, so it's like a miracle. All the time she told the story like a miracle. Sie habe immer gesagt, dass es ein Wunder sei, dass sie überlebt habe. Last day of her life, when she aber immer wenn ihr etwas wehtat oder sie verärgert war, habe sie geflucht. She said Jesus Maria. Jesus Maria. Sie habe Hände aus Gold gehabt, trotz allem, was sie durchgemacht hatte. Es war ihre Art zu sagen, genug, das liegt hinter uns. Marisha habe sie um ihre Einschätzung gebeten, ob Zeev eine gute Partie sei. Sie habe ihn also in einem Park in Tel Aviv getroffen. Das war im Mai 1955. Und danach habe sie zu Marisha gesagt, greif zu. Beide hatten viel gelitten. Deshalb hätten sie ein so warmes Haus gegründet und sich gegenseitig unterstützt. Ihr Umgang miteinander und mit den Kindern sei sehr schön gewesen. Das sei ihre Antwort auf die Deutschen gewesen. Nimm es nicht persönlich. Echad, Sheva, Shesh, Shesh, Echad, Chamesh. Ze aya akod shel Zeev bezman haGermanim. when we tell stories, they always have to be linear, but they don't always occur in this very linear way that we want to tell them. Wir erzählen Geschichten meist linear, aber die Dinge geschehen nicht auf diese lineare Weise. Nicht so, wie wir sie gern hätten. And I think also when you try to build a story, es gibt nicht immer einen einfachen Anfang und ein einfaches Ende. Ereignisse werden nicht einfach nacherzählt. Wir erzeugen Erzählungen. Constructive. Kapitel 5 Arbeit 1954 bis 1990 ungefähr. In Tel Aviv war eine große Garage, was Kenner reingehen, ungefähr 20 Maschinen, Autobusse, große. Ariel Knecht war ein Arbeitskollege von Seev. Ich bin geboren in Polen 1927. Ariel Knecht fuhr Busse für die Busgenossenschaft Dan. Seev reparierte dort Busse. Manchmal trafen sie sich in der Werkstatt. Er war, also man sagt bei uns, ein Deutscher. Weil Deutsche sind pünktliche Leute. Wir sind nicht so pünktlich. Das muss ich sagen, das ist richtig. Deutschland hat alles, die Stunde, die Minute und auch er war genau so. Dann ist er cooperativ, so he was always very Dan proud of ist being eine Genossenschaft. Und Seev sei immer stolz gewesen, Mitglied davon zu sein. Sagt Itai Dickstein, sein Enkel. Wir sind die Stammsachir. Als er bei Dan angefangen habe, 1954, geblieben ist er bis 1990, war er zunächst nur Handlanger mit einem niedrigen Lohn. Später sei er dann richtiges Mitglied geworden und habe mehr Geld verdient. אחד המקומות, אחת היחידות במוסך הזה, זה יחידה שבדקה מנועים של אוטובוסים, אחרי שהם תוקנו. Das ist wieder Seev Borgers Sohn, Avi Borger. וכדי לבדוק אותם, אז פשוט שמים אותם, רק את המנוע, ונותנים לו לעלות לסיבובים, סיבובי מנוע מאוד מאוד גבוהים. Er erzählt, dass es in der Werkstatt einen Bereich gab, in dem die Motoren von Bussen nach der Reparatur getestet wurden. Man hat sie auf eine hohe Drehzahl gebracht. Furchtbar laut. Irgendwann habe er Seev gefragt, warum arbeitet ihr ohne Hörschutz? Und er habe geantwortet, wir haben uns schon daran gewöhnt. Seev behauptet, seine Schwerhörigkeit sei etwas Genetisches. Auch seine Großmutter sei schwerhörig gewesen. Als Rentner habe Seev Schulbusse gefahren. Itai erinnert sich. I was probably 12. And it was a line through areas of a city in Israel called Bnei Brak. Als er 12 war, habe er seinen Großvater im Bus begleitet. And this bus line was line taking orthodox girls and their teachers. Sie hätten eine Gruppe Schulmädchen aus einer Stadt abgeholt, in der vor allem ultraorthodoxe Jüdinnen und Juden leben. Die ganzen ultraorthodoxen Mädchen und er in einem Bus. Das sei schon schräg gewesen. Und heute bin ich schon in der Pension. Und leider, das Leben geht weiter, die Leute auch sterben und da kommt ein Schluss. Thank you. ישנו פסיכואנליטיקן מאוד מפורסם, ויקטור פרנקל. Viktor Frankl blieb in Auschwitz am Leben, weil in weiter Entfernung ein Baum stand. Wenn also Zev sagt, alles ist gut, alles ist in Ordnung, dieser Moment wird vorbeigehen und es wird etwas Neues kommen. Wir werden etwas Neues bauen, eine Familie gründen. Welch wunderbare Kinder, welch wunderbare Enkel. Dann entspricht das dieser Haltung. Das ist das eigentliche Leben. Diese Geschichten bitten darum, erzählt zu werden. You see, what a nice tree. In Deutschland haben sie nicht so schön. Aber hier ist das sehr schön. Kapitel 4 Eine eigene Familie in Petach Tikva. Hier hat Zev mit seiner Frau und seinen Kindern von 1959 bis 1990 gewohnt, in Petach Tikva. It was complex of four buildings. And in the middle was like parking place. It was like a road, and we go all the neighbors downstairs and play with each other. Ein Gebäudekomplex mit Parkplatz war das, mit spielenden Kindern auf der Straße. Marisha und Zev hätten rasch geheiratet und ein sehr warmes Zuhause gebaut, in dem man gern zu Gast war. Als sie dort einzogen, standen dort weniger Häuser als jetzt. Stattdessen mehr Orangenbäume. Shoshana Holzer, die Cousine von Zev. Als Avi 2,5 oder 3 Jahre alt war, arbeitete Zev für das Busunternehmen Dan. Zev hat ihm einen Spielbus gebaut. Und Avi hat so dagesessen, ganz zufrieden. Ein Erlebnis. Wirklich alles dran. Lenkrad, Pedale, Lichter, auch Signaltüren. Etwas später wurde die Tochter Anati geboren. Shoshana erinnert sich nicht genau, in welchem Alter die Kinder damals waren. Aber Zev habe ihnen jeden Abend Geschichten vorgelesen. Das habe sie sehr berührt. Später sei sie Zev des Sitzens und Vorlesens müde geworden. Da habe er sich selbst auf Kassette aufgenommen und ihnen die Aufnahmen und Kinderlieder vorgespielt. שבעצם עד היום נמצא, שמספרו 1-7-6-6-1-5. Kapitel 3, Sechstagekrieg 1967. Während des Sechstagekriegs haben sie Minen auf Lastwagen geladen und Zev war der Fahrer. הוא כבר היה בן 40 ומשהו, הוא כבר לא היה חייל קרבי. אז הוא היה נהג מסעית, גם כן, הסעת מוקשים זה לא בדיוק לעבוד בחברת ביטוח. Das war 1967. Er war damals etwas mehr als 40 Jahre alt. כן, אלה הזוג הזה, המטוסים שלנו. ועוד דבר שאני זוכר מהמלחמה הזאת, בתור ילד, כי אני הייתי בן 9. Nach dem Krieg ist die ganze Familie auf die Golanhöhen gefahren. Im Laufe des Sechstagekrieges erlangte Israel die Kontrolle über die Golanhöhen, die vorher zu Syrien gehörten. Dort hatte Ze'evs Einheit gedient und die Minen geräumt. Es lag noch der Geruch von Verbrennung in der Luft. אחד, שבע, שש, שש, אחד, חמש. קפיטל 2, ציפן, 1947. So, my parents all the time told that they come to Israel and they start from nothing. Anats Eltern hätten immer gesagt, sie seien mit nichts nach Israel gekommen. Sie hätten von null angefangen. Er war vollkommen allein. Er hatte keine Familie. Nichts. 1947 lebte Ze'ev 9 Monate lang in einem Lager auf Zypern. There he was 9 months in Cyprus because they are waiting for permission to come to Israel. Das Schiff, mit dem er aus Europa kam, durfte nicht in Israel anlegen. In Jordan, wenn man knem Gidrotail, bevdel echad shepo, Gidrotail im lo im Chashmal kemo beGermania. Ze'ev erinnert sich, dass sich das Übergangslager in Zypern nicht groß unterschieden hätte von deutschen Konzentrationslagern. Es gab hohe Zäune mit Stacheldraht. Aber gefunden, gefunden. Mit dem Unterschied, dass die Zäune in Zypern nicht unter Strom standen. 1947 also wartete der 19-jährige Ze'ev auf Zypern erneut hinter Stacheldraht auf die Erlaubnis, nach Palästina einzureisen. One, seven, six is one, five. Kapitel 1. Nach der Befreiung. Landsberg, 60 Kilometer von München. Nach seiner Befreiung wurde Ze'ev zusammen mit vielen anderen Überlebenden in einem verlassenen Wehrmachtscamp in Landsberg untergebracht. Langgezogene Steinbauten mit 3 Stockwerken. Zu 5 in einem Zimmer, keine gemeinsame Sprache. Er war damals 17. Alle anderen viel älter. Eine schwierige Situation. Ich dachte so, ich muss ein Fach haben, weil ich bin alleine und niemand will mir helfen. Nur 10 Finger. So habe ich beschlossen, zu lernen ein Fach. Solange er auf die Ausreise wartete, lernte er einen Beruf. Die Ausbilder waren Deutsche. Was hatte er anderes als seine 10 Finger? Lamati Miktsoa. Hayu Morim Germanim. As any bayashal Germanim gam, as Lamati Germanim. Eta Miktsoa. Mashahim Izbiru. I think the most common we share is the passion for watches. Was mein Großvater und ich miteinander teilen, ist unsere Leidenschaft für Uhren. I think I got it from him in some way. Das habe ich von ihm. If you go to his house, or everywhere you go, there's a clock. In seinem Haus ist alles voller Uhren. Das Ticken kann einen regelrecht in den Wahnsinn treiben. Ticking at the same time. Kapitel 0 Befreiung. Die Amerikaner kommen. Ich wurde in Buchenwald befreit. Am 11. April 1945. Und das geschah zufällig, mit viel Glück. Ja, eine Historie. Ich erinnere mich, alle beginnen, in Richtung des Tores zum Ausgang zu gehen. Ich bin schon auf der Hälfte des Appellplatzes, da rennt plötzlich ein Capo auf mich zu. Wohin gehst du? Wo gehst du? Wie alle, sage ich, dorthin, wo alle hingehen. Da kommt ein SS-Mann und befiehlt mir, mich neben die Baracke zu setzen. Als die anderen Kinder mich dort sitzen sehen, setzen sie sich dazu. Plötzlich sind wir viele und auf einmal gibt es einen Alarm. Und ich sehe amerikanische Flugzeuge übers Lager fliegen, diese Piper-Flugzeuge, die Panzer lotsen. Sie berühren fast den Appellplatz. Kannst du dir diese Freude vorstellen? Und das Herz? Unglaublich. Noch heute berührt mich das zutiefst. Der Tag der Befreiung. Es fällt mir schwer, diese Freude zu beschreiben. Wir haben Detonationen von der Front gehört, die immer stärker wurden. Am Tag der Befreiung sahen wir, wie die Wächter von den Wachtürmen herunterkamen und davonliefen. Panzerlärm. Ich schaue über den Zaun und sehe weiße Punkte, die weißen Sterne der Amerikaner. Dann fährt ein Jeep ins Lager. Ein amerikanischer Soldat steht auf dem Appellplatz und alle wollen ihm die Hand schütteln. Auch ich hätte gern gewollt. Aber mir fehlt die Kraft. Und er steht dort und die Tränen laufen ihm das Gesicht herunter. Daran erinnere ich mich wie heute. Kapitel minus 1 Antonin Kalina, der Helfer. So there was this Kinderblock in Buchenwald. Da war dieser Kinderblock in Buchenwald, in dem Seef interniert war. Wir hatten einen sogenannten Blockältesten, der ein tschechischer Goy war. Adam Malach, ein engelsgleicher Mensch. Dank ihm haben wir überlebt. And Kalina was a war prisoner. Kalina war ein politischer Häftling in Buchenwald. Not a Jew. Kein Jude. And he was assigned to be responsible of this kids' block. Er war der Blockälteste des Kinderblocks. At the end of the war, when they tried to clean the blocks, kurz vor Kriegsende hat er durch einen Trick viele Kinder vor dem Tod bewahrt. Somehow did some kind of a maneuver and he managed to save them and he basically saved their lives. Als die Amerikaner näher rückten, wurden die Erwachsenen auf einen Todesmarsch geschickt. Dabei sind viele Menschen umgekommen. Zuerst wurden die Juden losgeschickt. An einem Tag kamen SS-Leute zum Kinderblock und sagten zum Blockältesten Antonin Kalina: Schaff alle Juden raus. Kalina antwortete, dass alle Juden bereits abgeholt worden seien. Die Juden hatten ein gelbes Dreieck auf dem Arm, das gemeinsam mit dem roten Dreieck eine Art Davidstern ergab. Zwei Tage zuvor hatte er uns angewiesen, dass wir es abnehmen und stattdessen ein rotes Dreieck aufnähen sollten. Das hat uns gerettet. Ich bin viel später nach Tschechien gefahren, um Antonin Kalina zu suchen. Ich wollte mich bei ihm bedanken. Er war schon gestorben. Aber ich habe es versucht. Ich habe es versucht. Ohne ihn wären viele der Kinder von damals heute nicht am Leben. Und ich bin eines von ihnen. We went to the cemetery and then we had to find the tombstone and it's not a huge cemetery, but it's a big one. Viel später habe ich mit meinem Großvater den Friedhof besucht, auf dem Antonin Kalina begraben liegt. 2014 in Prag. And when we got there, he silenced. He didn't speak much. Als wir das Grab von Antonin Kalina auf dem Friedhof fanden, verstummte Seif. He lit the memory candle. Er sagte nicht viel. Er zündete eine Kerze an. Judaism. So machen wir das im Judentum. This was also very important for him. Das war sehr wichtig für ihn. I think he brought the candle from Israel, so we carried the candle. Er hatte die Kerze aus Israel mitgebracht. It was very, very important for him to do that. We put a few stones, like we do also. Und dann standen wir dort. And then we stood there. It was actually a very nice day. Das Wetter war schön. Poland, so it was a nice, es war ein schönes Ende. Different end of anders als der Beginn unserer Reise. So we stood there. Also standen wir dort. I think it was maybe 10, 15 minutes. One, seven, six, six, one, five. Kapitel minus zwei, Buchenwald. Es gab dort nichts zu tun. Keinerlei Aufgaben. Keinerlei Aufgaben, nein. Nein. Wir haben dort herumgesessen. Und immer ein kleines Stückchen Brot für 24 Stunden erhalten. Ein kleines Stückchen Brot. Mehr nicht. Mehr nicht. Es gab Baracken. Es gab Baracken. Keine richtigen Häuser. Keine richtigen Häuser. Und Pritschen, keine Betten. Und Pritschen, keine Betten. Einer schlief neben dem anderen, damit es nicht langweilig wird. Damit es nicht langweilig wird. Die Baracken waren überfüllt. Und viele Menschen sind dort gestorben. Menschen sind dort gestorben. Jedes Mal, wenn sie weggebracht wurden, habe ich ganze Stapel von Leichen gesehen. Diese Zustände werde ich nie vergessen. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du, was das bedeutet? Diese Leichen? Die Leichen derer, die nicht länger durchgehalten haben? Viele haben nicht durchgehalten. Wie ich es geschafft habe, weiß ich bis heute nicht. Viele haben nicht durchgehalten. Es fällt mir schwer, das zu begreifen. Es fällt mir wirklich schwer, das zu begreifen. In dieser Situation ist jeder mit sich selbst beschäftigt. Man hat da keine Freunde. Jeder ist mit seinen eigenen Problemen, seinen eigenen Schmerzen, den Gedanken an seine verlorene Familie befasst. Freunde. Kein froher Zustand. Damals wusste ich es nicht. Aber nach der Befreiung habe ich im Archiv nachgelesen. Im Archiv von Buchenwald nachgelesen. Ich bin exakt an meinem 17. Geburtstag ins Konzentrationslager Buchenwald gekommen. Was für ein Geburtstag. Kapitel minus 3: Der Marsch nach Buchenwald. Über die Felder sind wir gelaufen. Über die Felder sind wir gelaufen. Wir bekamen kein Essen. Die Leute starben vor Hunger. Wenn wir an Dörfern vorbeikamen, sprang ich aus der Reihe, um Brot zu bitten. Ein Stückchen Brot. Ein Stückchen Brot. Ein Stückchen Brot. Aber nicht jedes Mal gaben sie mir etwas. Manche ja. Manche ja, andere haben mich fortgejagt. Andere haben mich fortgejagt. Das haben sie zu mir gesagt. Nicht nur einmal wurde ich unter Schlägen zurück in die Reihe gebracht. Wie heute kann ich mich erinnern. Unter den Schlägen fiel ich in den Schnee und hielt die Hand zum Schutz über meinen Kopf. Andernfalls hätte er mich auf der Stelle umgebracht. Ich lag im Schnee und er schlug mich. Keine angenehmen Sachen. Irgendwann kamen wir in Großrosen an. Es war ein grauenhaftes Lager. Morgens zweimal Appell, einmal zum Mittag, dann eine kurze Pause von einer halben Stunde und danach nochmal den gesamten Nachmittag. Im Winter bei Eiseskälte und wir trugen nur Pyjamas. Auch hier starben die Leute. Du konntest zusehen, wie sie aus dem Stand einfach in sich zusammensackten. In Großrosen war ich zum Glück nicht lang, nur 3 Tage. Was? Großrosen, Großrosen, Aber Migros Rosen Buchwald שמו אותנו על קרונות פתוחים אמנם, אבל לא ברגל. Von Blechhammer bis Großrosen waren wir 2 Wochen zu Fuß unterwegs. Von Großrosen bis Buchenwald wurden wir in offene Viehwaggons verfrachtet und gingen nicht zu Fuß. Kapitel minus 4 Blechhammer. בלחמה בהתחלה זה מקום שהייתי שם קרוב לשנתיים, אבל זה היו הרבה מחנות. אז זה אחד מהם לא קורה ידוע. Die ersten 2 Jahre war ich im Lager Blechhammer. Blechhammer hatte viele Außenlager. Ich war in einem davon. עשיתי כל מיני עבודות. עבודות שחורות, את יודעת. והיו בונקרים, אבל על האדמה של בצורה כזו, שהיו, העובי היה בערך 3 Meter מאוד, שפצצות לא יכלו לתת לבונקרים. Ich habe alle möglichen Arbeiten ausgeführt. Es gab dort überirdische Bunker. Die Wände waren dick, sodass die Bomben ihnen nichts anhaben konnten. זה היה בית חרושת ענק כמו עיר להוצאת דלקים מפחם, הוציאו דלק למלחמה שלהם. אז בזה עבדתי, ושם הייתי קרוב לשנתיים. Eine riesengroße Fabrik war das. Wie eine Stadt, die Kraftstoffe aus Kohle produzierte für ihren Krieg. Für ihren Krieg. Dort habe ich gearbeitet. Dort habe ich gearbeitet. Fast 2 Jahre lang. Gehen. Ja. Nachts konnte ich nicht schlafen, obwohl ich hart arbeitete. Ich weinte ganze Nächte. Auch jetzt, wenn ich davon erzähle, nimmt mich das sehr mit. Eine Kindheit wurde mir genommen. Meine Eltern gab es nicht mehr. שהחזית, הצד הרוסי, ב-40, בתחילת 45. Als die russische Front Anfang 1945 näher rückte, haben sie uns auf einen Todesmarsch nach Westen geschickt. החזית התחילה להתקרב, אז לקחו אותנו לצד המוות. קיבלנו חתיכה קטנה של לחם, וזה היה צריך להספיק לשבועיים. Wir haben ein kleines Stück Brot bekommen. Und das musste für 2 Wochen ausreichen. Und das musste für 2 Wochen ausreichen. Die Menschen starben auf dem Weg. Vor Erschöpfung, vor Hunger. Wegen Krankheiten. Wir haben das Lager mit 4.200 Mann verlassen. Angekommen sind in Buchenwald 1.200 Menschen. אני יודעת, אגיד לך עוד יותר, ואני נזכר מה שעברתי שם, אז אני שואל את עצמי אם זה הייתי אני שם, קשה לי להאמין. Wenn ich mich an all das zurückerinnere, dann frage ich mich, bin das wirklich ich gewesen? Es fällt mir schwer, das zu glauben. עבורי הוא איזשהו סמל, שאדם שרץ ברחובות עירום, עצמות ואור, וסבל חסר אוכל, הגיע לאן שהגיע, ושעד היום אני יודעת שהוא שוחה. וזה מאוד מרגש. Für mich ist er eine Art Symbol. Dass ein Mensch, der nackt durch die Straßen lief, Haut und Knochen, unter Hunger leidend, dorthin kommen kann, wo heute ist, und bis heute schwimmen geht, das ist sehr berührend. Schwimmen gegen den Strom. Eine Geschichte des SF Borger. Es sprachen Veronika Bachfischer und Ole Lagerpusch. Aufnahmen, Schnitt Manuskript und Sprachregie Fabiana Blasco. Montage, Mix und Redaktion Michael Lissek. Übersetzung Wanda Kilias. Hayotzeret Rutzale Hodot, Zeef, Avi, Smadar, Nir und Noam Borger. Können Sie die Nummer einmal sagen? Die Nummer, die man ihm gegeben hat? Wissen Sie, für mich gibt es keine Nummer. Ich habe keine Nummer. Produktion Südwestrundfunk 2024. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.